das aber der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, unter hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hin. Antworteten ihm: Recht hoch ab, und der Knecht hieß Malchus. Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Ich tue.